Dunkle Augen. In manchen Stunden werden meine Augen dunkel. Dann rase ich zurück in meine Dunkelheit, bevor die ersten Worte kamen. Am Gasthaustisch um 3 Uhr früh, dann rasselt etwas anderes im Hals, dann liegt im Gitterbett jemand und seine dunklen Augen starren an die Decke, weit zurück. Und weiter noch, gegen 3:30, die Augen nachgedunkelt, Senf, der Grind in Fliegengittern, Wiener und stickig über Land. In manchen Stunden, Augenblick, Relikt, das Anstarren von Telefonen, nachts, im Sessel, abseits, eingehüllt und Kabelstöpseln sehen, warten, schwach, bevor die ersten Worte kommen, dort, zurück mit dunklen Augen,